Schönen guten Abend zusammen. Wir haben heute den 16. April, Donnerstag. Es ist 20.34 Uhr und ich eröffne hiermit die Vorstandssitzung des Landesvorstandes NRW. Anwesend sind bisher Marc, Masch, Dennis, Daniel und ich. Und die erste Frage ist, habt ihr das Protokoll gelesen? Sie. Gut, gibt es da Gegenrede? Keine? Dann würde ich sagen, ist das einstimmig angenommen. So, dann würde ich jetzt als nächstes dich mal fragen, Marc, dass du uns kurz einen Abriss deines Tätigkeitsberichts gibst. Dann gehe ich von Jo, oben runter. ich schreibe gerade dran, aber das ist das Übliche. Ich war jetzt mal wieder bei ein paar Stammtischen, Meerbusch Neuss Düsseldorf. Das übliche Tickets bearbeitet, Umlaufbeschlüsse. Dann hatten wir jede Menge Datenschutzfu, jetzt mal unabhängig von dem Leak oder von gewanderten Daten. Kam alle mögliche Rotz da rein, und habe diesbezüglich auch Rechtskonsultation mit einem Anwalt gehabt. Ja, das übliche Grauen eines Landesvorstandes. Herzlichen Dank. Ja, das ging wohl uns allen so. Masch, du wärst dran. Ja, ich habe da so eine Umfrage lustig rückabzuwickeln gehabt. Das hat mich Stunden um Stunden gekostet. Dann war die Vorstandssprechstunde in der letzten Woche. Ich habe den Stammtisch Wesel besucht, die KV-Sitzung des KV Wesels. Wir haben Vorstandsdinge gemeinsam oder teilweise einzeln abgewickelt. Tickets, Telefonate, E-Mails, jede Menge. Request-Tracker, manchmal ohne, manchmal mit E-Mail-Benachrichtigung. Das war's. Vielen Dank. Ja, mir ging es ähnlich. Ich habe dementsprechend auch noch so ein paar Mails rausgeschickt und viel mit den Datenschutzbeauftragten telefoniert. Ich habe mich um die Presseakkreditierung für den Landesparteitag gekümmert und auch diverse PMs und diverse Blogposts. Das sieht ganz gut aus. Wir haben bis dato für den Samstag 5 Akkreditierungen und für den Sonntag sogar 6, inklusive Ü-Wagen vom WDR. Ein Fotograf wird wohl auch kommen aus Düsseldorf, den ich hier kennengelernt habe. Der möchte sich das mal angucken und wird wohl auch Fotos machen. Ja, ich glaube, dass wir mit der Orga soweit auch auf einem guten Weg wird. Da wird Dennis mit Sicherheit gleich noch ein bisschen was sagen. Ansonsten, ja, das übliche Tickets abgearbeitet und Umlaufbeschlüsse. Und alles Weitere trage ich dann in den schriftlichen Bericht ein. Dennis? Ja, genau, wir hatten eine Sprechstunde, da war ich dabei, da haben wir uns ja um die Umfrage gekümmert, beziehungsweise, wie Max ja sagte, zurückgewickelt. Dann war das Wochenende, da hatten wir, ich glaube, eine Krisensitzung, nenne ich es einfach mal so. Da haben wir das alles besprochen, was das angeht, dann zwischendurch. Und dann war eigentlich tatsächlich LPT-Geschichten. Ich habe heute und morgen freigenommen von der Arbeit, um mich irgendwie darum noch zu kümmern, was für Krimskrams hier so angefallen ist. Sei es irgendwelche Briefumschläge, Stimmblöcke und all dieser ganze Schmutz, dass der da ist. Ansonsten sieht das, so ist mein Stand auch vom Orga-Team, bei dem Baku zum Beispiel auch drin ist und der Buddy und der Scholli, sieht das mal alles gar nicht so schlecht aus. Also es sollte ein vernünftiger LPT sein. Wahlleitung ist bis jetzt zufrieden, man steht in gutem Kontakt mit allerhand Leuten, die dort Dinge tun wollen. Und jeder ist dazu natürlich aufgerufen, schon vielleicht frei, nein, nicht jeder, aber einige sind dazu aufgerufen, weil nicht, dass da jetzt zu viele auflaufen, aber alle, die ein bisschen Zeit finden, können schon Freitag vielleicht hinkommen und ein paar Dinge tragen und so weiter. Vielen Dank. Ich habe noch vergessen zu erwähnen, ich hatte dann so ein Treffen in Göttingen letzte Woche Samstag mit allen Landesvorsitzenden und dem Bundesvorsitzenden Stefan Körner. Da gibt es auch ein Protokollpad zu, das werde ich dann auch nochmal in meinen Tätigkeitsbericht reinkopieren, damit ihr euch da ein Bild von machen kann. Nur so viel. Es war sehr intensiv, wir haben sehr viel diskutiert, Bestandsaufnahme, Aussicht auf das nächste Jahr und auch schon Vorbereitungen für die Bundestagswahlen 2017. Es war sehr angenehm im Vergleich zu der Marina Kassel letztes Jahr, ungefähr um die gleiche Zeit, war die Einigkeit unter den Landesvorständen sehr viel größer. Und dementsprechend glaube ich, dass wir da auch zukünftig inzwischen ein etwas homogeneres Bild nach außen abgeben werden. Ich habe mir persönlich da einen kleinen Hut aufgesetzt für die Geschichte mit der, mit der Außendarstellung. Wenn man sich die Webseiten und auch die CIs der unterschiedlichen Landesverbände anguckt, dann versteht ihr sicher warum. Da muss noch ein bisschen dran gearbeitet werden. Gestern war ein Treffen von einigen Leuten, die an Webseiten arbeiten, und es wird ein neues WordPress-Theme auf den Weg gebracht, was ich selber nicht mitentwickeln werde, aber wo ich so ein bisschen, ja, ein bisschen mitgucke, dass es schön wird, und es wird aufgebaut, sehr wahrscheinlich auf der CI aus dem letzten Bundestagswahlkampf mit einer leichten Abwandlung, und ja, die Stimmung war danach so, dass ich sagen kann, die meisten Landesverbände ziehen damit. So, dann hätten wir da noch den Daniel. Ich, ja, also wie ihr an meiner Liste seht, war ich sehr, sehr oft in der LGS. Was daran liegt, dass jetzt der Martin jeden Tag da ist, jeden Tag 4 bis 5 Stunden, so dass er auf seine 20 Stunden die Woche kommt. Habe mit ihm Einarbeitung gemacht, ihm Prozesse gezeigt und sowas, ihn arbeitsfähig gemacht, auch technisch arbeitsfähig gemacht und solche Geschichten. Und versuche mich so viel wie möglich noch um ihn zu kümmern in der Anfangszeit. Letzte Woche hatte ich noch Urlaub, da ging das. Diese Woche geht's halt dann, und ab jetzt geht's halt immer nur nach der Arbeit. Aber ich versuche das so ein bisschen beizubehalten. Ja, auch ein paar Stammtische und dann den üblichen Kram, Umlaufbeschlüsse, Tickets und die Arbeiten auf den Konten. Muss mal gucken. Ja, das war's. Ja, vielen Dank dafür. Dann scrolle ich mich mal eben durchs Pad. Wo fangen wir an? Ich würde vorschlagen, Abzeile 118. Das ist das Ticket Nummer 133198, Spendenbescheinigung an Bund auslagern. Antragsteller ist der XPEC. Ist der XPEC da? Der XPEC ist nicht da, so wie es aussieht. Gut. Möchte den Antrag von euch jemand übernehmen, sonst würde ich das machen. Ich würde dazu was sagen wollen, dann erübrigt sich das vielleicht. Ich würde den Antrag schieben wollen auf nächste Woche, denn wir sind inzwischen innerhalb dieses Tickets, haben wir hin und her gemailt und sind so verblieben, da wir uns sowieso am Wochenende mit der Bundesbuchhaltung treffen auf dem LPT. Werden wir das auch alles besprechen mit mit den Spendenbescheinigung. Wir könnten die jetzt schon erstellen. Allerdings hat der Piratenschlumpf, der gesagt hat, er macht da PDFs draus, sowieso erst am Wochenende Zeit dafür. Das heißt, wir werden uns diese paar Tage noch nehmen und in der nächsten Woche werden wir die dann erstellen und versenden. Das machen wir dann aus der LGS heraus. Das ist zum Beispiel auch eine super Aufgabe, wo der Martin bei helfen kann. Das heißt aber doch auch im Umkehrschluss, dass eigentlich der Antrag schon obsolet ist. Es geht ja da um 2014 und die sind ja dann größtenteils eigentlich fertig. Also das jetzt noch auszulagern, wäre ja eigentlich Bimbam, oder? Ja, der XPEC hat das deshalb gemacht, weil wir halt in Anführungsstrichen nicht in die Pötte kommen, was so nicht stimmt. Das hat schon Gründe, warum das noch nicht erfolgt ist. Es sind noch ein ganz paar Spendentickets offen. Die kriegen wir dann aber auch noch, wenn wir das jetzt bis aufs Wochenende legen, kriegen wir die bis zum Wochenende auch noch verbucht. Manuela ist da auch dran. Und dann können wir das am Wochenende erstellen und spätestens dann im Laufe der nächsten Woche versenden. Und dann ist der natürlich obsolet. Wenn dann irgendetwas schief gehen sollte und da irgendwas nicht klappt, dann ist das immer noch die Notfalllösung, dann müssen wir es auslagern. Aber ich rechne da eigentlich nicht mit. Okay, das heißt, wir stimmen das nicht ab, sondern schieben das erstmal. Wäre mein Vorschlag. Ja, gibt es da Gegenrede zu? Sonst würde ich das dann so einstimmig als abgestimmt betrachten. Kurzer Break. Wir hatten, ich glaube, nach der letzten Vorstandssitzung eine Amtsniederlegung im Vorstand, was uns alle sehr traurig gemacht hat. Was mich daraufhin noch trauriger gemacht hat, war, dass Maya infolge der Veröffentlichung unserer privaten Daten auf der NRW-Mailingliste dann aus guten Gründen direkt zurückgetreten ist. Und da Maya jetzt da ist, wollte ich kurz das Wort dazu noch mal eben nehmen, um mich bei Maya für die Vorstandssitzung, Vorstandszeit und die gemeinsame Arbeit und Zusammenarbeit bedanken, weil ich, also ich meine, Maya, du hast mich in der gesamten Vorstandszeit so geflasht. Du warst großartig. Du hast einen unglaublichen Teamgeist an den Tag gelegt. Du warst fleißig. Du warst immer ansprechbar. Du hattest deine Meinung. Du bist in dem Team mit uns gewachsen, auch was deine Persönlichkeit betrifft. Und ja, ich bin mittlerweile auch dein privater Freund und freue mich einfach, dass wir das erleben durften oder dass ich das erleben durfte und wollte mich einfach an der Stelle nochmal bei dir von ganzem Herzen bedanken, was du hier alles so gerockt hast. Ich möchte natürlich meinen Kollegen nicht im Weg stehen, wenn ihr dazu auch noch was sagen möchtet. Ja, ich schließe mich dem allermeisten des Gesagten von dir an. Maya, geil und schade, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, aber du bleibst uns ja erhalten. Danke. Ja, das ist, ja, Maya, ich ja, mache nicht schon wieder einen zweiten Abgesang, mag das sein? Ja, Maya, ich habe dir alles gesagt, weiß Bescheid. Und hier, Maya war eine Gute. Maya ist eine Gute. Meine ich. Ja, ich schließe mich da an und stehe zu meiner Aussage, die ich auf Twitter getätigt habe, auch wenn es mich persönlich nicht so hart trifft, aber wegen Maya, ich habe immer noch das Bedürfnis, jemandem das Gesichtsfeld zu verbiegen. Und Frage an Vaku, kannst du das Pad bitte auf Lesen stellen? Da kommt wohl irgendwie keiner drauf. Danke. Das ist aber Public Read Only. Also wenn du dich einloggst, kannst du sogar schreiben. Drauf. Ich bin drauf. Es hieß nur gerade aus dem Zuhörerraum, es geht nicht. Ja. Sind ja aber ganz viele drin. Also ja, geht scheinbar wieder. Wird gerade geschrieben. Alles gut, weitermachen. Also mir wird hier das hier bei weitem zu sentimental. Ich werde Maya meine Meinung auf dem LPT dann verklickern. Ja. Der will dich küssen, Maya. Dem schließe ich mich dann mal an. Ja, auf dem LPT kommt dann auch nochmal eine kleine Überraschung. Aber das greife ich jetzt hier nicht vor. Okay, dann würde ich jetzt weitermachen, falls jetzt die Maya mit Flausch übersät wurde. Wir sind in Zeile 146. Der nächste Antrag ist von den Piraten in Gladbeck. Ticketnummer ist 134783. Antragsteller ist der Thomas Weyers. Unterstützer Andreas Kill, Marc Kasper, Bernd Borgwert und Martin Borgwert. Ist der Thomas Weyers da? Dann würde ich dich gerne in den Sprechenraum bitten. Ah, da ist er. Guten Abend. Hi, Thomas. Ja, es geht im Antrag um die Einrichtung des Fraktionsbüros, das wir haben, was als auch als Parteibüro genutzt werden soll. Zu diesem Zwecke spende ich, seitdem ich Mandatsträger Zuwendungen bekomme, auch jeweils 100 Euro pro Monat an den Landesverband zweckgebunden. Und wir würden gerne 800 Euro hier für Renovierungsmaßnahmen, die dann die Partei wiedererkennen lassen und nicht die Fraktionen einsetzen. Zusätzlich gibt es hier Einrichtungsgegenstände, wo ich anteilig von diesem Geld dann auch Gebrauch machen wollen würde, um nicht den Anschein zu machen, dass man hier versteckte Parteienfinanzierung betreibt. Also die 800 Euro sind zum einen teilweise für Farbe an der Wand, teilweise für Drucksachen, die an die Fenster sollen, weil wir von Fraktionsgeldern zum Beispiel keine Piratenpartei Gladbeck-Folie drucken lassen können und ähnliches. Und deswegen wollte ich ein allgemeines Budget beantragen, aus dem wir uns dann für diese Einrichtungskosten bedienen können. Natürlich mit ordentlichen Rechnungen und Co., klar. Fragen? Ich frage mal an die Finanzleute im Vorstand, weil es da, glaube ich, noch Bedenken gab, aber ich weiß es nicht genau. Ich hätte eine Frage. Gibt es da irgendwie einen Untermietvertrag von den Gladbeckern dafür, für dieses Büro, oder ist das offiziell rein ein Büro, was von der Fraktion genutzt wird? Es gibt dazu noch ein zweites Ticket in eurem System zum Thema Untermietvertrag, in dem ich euch angefragt habe, ob ihr einen Standard-Untermietvertrag für solche Sachen im Landesverband vorliegen habt oder ob ich euch einen Untermietvertrag zuschicken soll. Aber auf das Ticket hatte ich noch keine Antwort bekommen. Also wir haben noch keinen Untermietvertrag mit dem Landesverband. Den würde ich aber halt gerne auch mit euch absprechen. Unterzeichnen, wie auch immer. Okay, das Ticket habe ich jetzt nicht vorliegen. momentan zu viel mit LPT und diesem ganzen Datenschutzfu. Aber rein rechtlich gesehen, meine Kollegen mögen mich da bitte korrigieren, ist es so, solange das jetzt momentan offiziell noch ein Fraktionsbüro ist, können wir da als Landesverband bzw. als Partei da erstmal überhaupt gar kein Geld reinstecken. Bernd mag mich da gerne korrigieren oder die anderen Leute. Sollte es da irgendwann dann einen Untermietvertrag zu geben, dann kann das natürlich erfolgen. Gerade wenn du sagst, du hast ja zweckgebunden gespendet, dann müssen wir jetzt gucken, wie dieser Zweck lautet, ob es die Satzung hergibt, dass wir dieses Geld dafür auch verwenden dürfen überhaupt. Aber nichtsdestotrotz, wir brauchen erst einen Untermietvertrag, bevor wir da überhaupt irgendwas an Geldern freigeben können. Ja, deswegen gab es dazu auch zwei Tickets. Einschätzung der anderen Kollegen, also gegebenenfalls müssen wir es schieben, Thomas. Ja, das habe ich mir jetzt schon gedacht, zumal nur dieser eine Punkt auf die Tagesordnung gerufen wurde und das andere Ticket halt nicht irgendwie... Thema. Machst du mir kurz die Ticketnummer, dann kopiere ich das rein. Muss ich mal eben selbst raussuchen, Moment. Also zu der Info an alle, wir hatten technische Probleme mit dem Request-Tracker und zwar ging es um die E-Mail-Benachrichtigungen. Viele bei uns im Vorstand lesen halt hauptsächlich die E-Mail-Benachrichtigungen und gehen jetzt nicht täglich in den Web-AT. Und das ist mittlerweile gelöst, hat aber für sehr viel Irritationen gesorgt und auch Missverständnisse, weil wir zum Beispiel auch vom Landesschiedsgericht benachrichtigt wurden per Ticket und wir aber die Benachrichtigung nicht dafür bekommen haben. Also wenn ihr irgendwo in irgendwelchen Protokollen vom LSG lest, der Vorstand hat sich nicht gemeldet, dann liegt das unter anderem daran, dass wir die Benachrichtigungen für die Tickets teilweise nicht bekommen haben. Mittlerweile hat der Expect das Gott sei Dank gelöst, das Problem. Und das kann auch sein, dass es mit deinem Ticket so war. Also mir ist davon nichts bekannt, aber ich denke mal, ich weiß nicht, wie es Bernd und Daniel sehen, aber das ist doch letztendlich Wortklauberei, ob das jetzt Fraktionsbüro oder Parteibüro ist. Wenn das klar ist, dass da politische Arbeit für die Partei, also sprich für den VKV gemacht wird, dann sind auch zweckgebundene Spenden da zuzuführen. Weil nein. Ja, wo ist denn das Problem? Ich verstehe das nicht. Das finde ich jetzt total interessant, dass du die Frage stellst, denn... Wenn du im Chat, im Pet-Chat unseres Sitzungsdingsbums mal ganz nach oben scrollst, ne? Da hat der Anru einen Link reingesetzt zu einer Informationsschrift von den Linken. Die haben nämlich die sich mit den gleichen Sachen auseinandergesetzt. Ich sehe keinen Link vom Anru. Ich sehe Pet. Ach so. Im Pet-Chat. Ganz oben? Der ganz Anfang, ja. Mhm. Klick da mal drauf. Oder jeder, den das interessiert, kann da mal draufklicken. Da ist das genau beschrieben. Es müssen zwingend Untermietverträge gemacht werden. Entweder der eine beim anderen oder der andere beim einen. Aber es muss auf jeden Fall alles getrennt sein. Ja. Auch räumlich und so. Und du darfst auch nicht Büromaterial gemeinsam nutzen und sowas. Also Daniel, alles. Das habe ich verstanden. Und ich sag's mal so. Das heißt, wenn die einen Mietvertrag machen, der in der und der Form auch so okay ist, dann geht das durch. Das heißt, wir können das jetzt noch nicht beschließen, weil es den Mietvertrag noch nicht gibt, oder? Würde ich so sehen, ja. Dann würde ich vorschlagen, Thomas, macht so schnell wie möglich den Mietvertrag, schickt uns den, dann wissen wir, okay, das ist alles geregelt und dann machen wir den Rest im Umlauf. Der Thomas hat in einem weiteren Ticket gefragt, ob wir einen Muster-Untermietvertrag vorliegen haben. Und der sollte meines Wissens auch im DMS findbar sein. Also wollen wir dem Thomas den bereitstellen? Also ich habe bei mir jetzt, ich glaube, 2 oder 3 Untermietverträge. Die kann ich dir alle schicken. Die sind hier aus Düsseldorf, einmal mit der Berti, jetzt mit der LGS. Die würde ich ihm jetzt nicht schicken in ausgefüllter Form, Paki. Nein. Okay. Ich weiß schon, was er da braucht. Also es geht ja hauptsächlich darum, dass er da nicht irgendwie noch Fleißarbeit machen muss oder sowas. Nee, ich hätte auch einen Vordruck, den ich hier früher noch in Funktion als SPDler nutzte für SPD-Stadtverband und SPD-Fraktionen. Ich hatte mir nur gedacht, ich möchte was nutzen, was bereits üblich ist im Landesverband, damit ich nicht formalistisch was Neues einbringe. Aber deswegen halt Untermietvertrag, irgendeinen Vordruck, den ihr schon nutzt, damit sich da nicht neue Regularien ergeben. Die Ticketnummer zum Untermietvertrag habe ich gerade in den Pet-Chat geschrieben. Gehe ich mal von aus, weil das wurde ja auch erwähnt. Danke, ich guck mal. Ich kopiere die mal mit unter Antrag, ja? Und markiere die ja, mal. Ja, ich kann es nicht sehen. Ich hab sie. Thomas, wenn ich das alles richtig sehe, sollen die 800 Euro, die jetzt eingesetzt werden, einmalig aus dem bisher, ich nenne es jetzt mal, angesparten, zweckgebundenen Spenden beglichen werden und die Miete zukünftig aus kommenden Spenden? Das ist so richtig. Und ich würde im Mietvertrag auch einen Passus einarbeiten für den Fall, dass ich sterbe und ein Nachrücker auf der Liste nicht mehr in der Partei wäre, dass es dann innerhalb von 4 Wochen möglich ist, für die Partei aus diesem Vertrag auszusteigen, keine finanziellen Verpflichtungen mehr gegeben sind. Also so eine Klausel würde ich da mit einarbeiten wollen. Wir dürfen keine Finanzzusage treffen aufgrund der Tatsache, dass du versprichst, Spenden zu tätigen. Ja, dann können wir das mit dem Parteibüro in Gladbeck auch sein lassen, wenn das nicht funktioniert. Wir sitzen hier mit 10 Leuten und gründen dann Ortsverband Gladbeck. Das können wir, also wir sitzen gerade in dem Büro, wir können auch einen Ortsverband gründen, dann machen wir das. Es wird nichts ändern. Ihr dürft aufgrund einer Spendenzusage einfach keine Entscheidung treffen. Das ist einfach das Problem, was wir haben. Lass uns da bitte mal noch in Ruhe drüber reden, wie wir das aufgedröselt kriegen. Aber so, wie der Antrag jetzt lautet und wie es jetzt gerade in den Raum gestellt wird, können wir es leider nicht, so gerne ich das selber machen würde. Also es gibt Möglichkeiten dazu, dann musst du aber quasi so eine Art Vertrag aussetzen, wenn das verschriftlicht wird. Also so einfach so auf mündliche Spendenzusage geht das tatsächlich nicht. Aber man kann natürlich, wenn man das vertraglich regelt, auch eine Dauerspende irgendwie machen. Da gibt's, der Bund hat da irgendwas für. Ich frage mich ja immer, wie das in anderen Parteien funktioniert und warum wir das da geschafft haben. Aber ja, wir können da nochmal in Ruhe darüber diskutieren. In anderen Parteien läuft es so, dass die Sitzungen nicht öffentlich sind, dass die sich wahrscheinlich dann treffen oder telefonieren. Wir haben wahrscheinlich auch das Geld, um da einen Anwalt zu bezahlen und machen das dann so, dass das sowieso keiner mitbekommt. Wir machen das alles öffentlich, diskutieren das breit und achten da sehr genau drauf. Es soll aber nichts von dir da in irgendeiner Form jetzt abgelehnt werden. Also wie gesagt, das Angebot gilt, dass wir uns da nochmal in Ruhe zusammensetzen, das ausklamüsern. So wie ich die Situation jetzt aber sehen kann, können wir da jetzt eh nichts beschließen. Insofern lasst uns doch bitte einfach den LPT abwarten und dann Montag, Dienstag oder so in Mumble treffen und das weitere Vorgehen da besprechen. Was denkst du? Ja, ich kann beim LPT nicht da sein, deswegen, wir können im Nachhinein gerne telefonieren oder ähnliches, aber ich werde beim LPT nicht anwesend sein. Nein, so meinte ich das nicht. Das heißt nur, dass wir jetzt nicht auf dem LPT das machen können, weil da haben wir alle genug zu tun. Ich würde vorschlagen, dass du dich vielleicht mit Daniel nochmal zusammensetzt oder Bernd und ihr das klar macht am Montag oder Dienstag. Und wenn ihr das soweit alles vorbereitet habt, dann kippen wir es in den Umlauf und schließen es dann. Ja klar, für ein Gespräch stehe ich da offen. Okay. Gibt's da Gegenrede zu? Dann würde ich den Antrag gerne auch schieben, beziehungsweise ja, dann eben nochmal umwandeln nachher für einen Umlaufbeschluss und die Situation dann in diesem Umlauf auch nochmal genauer beschreiben, dass wir dann da einen Antrag zu haben. So, dann haben wir als nächstes Ticket den Antrag NRW Mailinglistenmoderation. Ticketnummer ist 134958. Antragsteller ist der Utza. Ist denn da? Sonst würde ich fragen, ob den jemand übernimmt. Ich glaube aber, dass der gewissermaßen obsolet ist. Weil, also ich sag mal, ich übernehme den Antrag jetzt, möchte aber da ein paar Sachen zu sagen. Aufgrund mehrerer, ich sag mal, AfD-Sympathisanten auf diversen Mailinglisten in den letzten 2 Wochen. Das betrifft nicht nur die NRW-Mailingliste, sondern auch die AGÖA-Mailingliste und auch die AK-Kommunal-Mailingliste. Wir haben mehrere Anträge bekommen, um zur Sperre dieser Pegida-Fanboys. Haben wir im Vorstand gesagt, so, wir müssen gucken, dass die Moderation da vernünftiger abläuft. Es war so, dass diejenigen, die für diese Mailinglisten eingetragen waren, als Moderatoren teilweise nicht auf Anfragen reagiert haben oder eben auch gar nicht erst moderiert haben. Daraufhin habe ich den Masch für die Moderation der AK-Kommunalliste eingetragen, mich als Moderator für die AGÖA Mailingliste eingetragen und nochmal Masch und mich jeweils für die NRW Mailingliste. Ich habe mit der Bundes-IT dann vereinbart, dass die bekannten Trolle, die bisher da gepostet haben, das betraf insbesondere den Kölner Uwe, der dafür bekannt ist, dass der die Rentner-News macht, der schon mehrfach gesperrt wurde und sich immer wieder mit neuen Mailadressen da anmeldet und uns piesackt, dementsprechend moderiert wird. Es betraf auch noch so ein, zwei andere, muss ich jetzt gar nicht näher ausführen, aber so wie es jetzt, wie der Stand ist, haben wir die Mailinglisten wieder einigermaßen unter Kontrolle. Wenn da noch Fragen sind oder so, schreibt uns bitte ein Ticket zu. Falls da noch Redebedarf zu ist, bitte auch jetzt. Ich möchte hinzufügen, dass die gerade genannten Personen zusätzlich eingetragen wurden, nicht anstatt. Wunderbar. Was machen wir mit dem Antrag? Nehmen wir den an oder? Was meinst du mit nehmen wir den an? Stimmen wir den ab, meinst du? Ja, also. Der ist noch nicht in Gänze besprochen worden, weil er noch einen anderen Aspekt beinhaltet, der jetzt noch nicht thematisiert worden ist. Ein Moderation- oder Moderatorenteam-Findungsprozess ist da ja beschrieben, auf den man auch nochmal eingehen sollte, wenn man denn über den Antrag abstimmen möchte. Ja, das Thema hatten wir irgendwann schon mal vor einem Jahr oder so. Das Problem ist, dass du dann natürlich dann auch wieder zusätzliche Leute brauchst, was momentan an der Personaldecke nicht so ganz einfach ist. Also ich wage zu bezweifeln, dass wir Leute finden, die sich hinsetzen und irgendwie die Mailinglisten monitoren und da Bock haben, dann Leute ja zurechtzuweisen, wenn die sich im Turm vergreifen. Ich weiß nicht, wie die anderen das sehen. Also ich sehe das jetzt ein bisschen anders als du und ich weiß nicht, diesen Mut möchte ich nicht gleich rausnehmen. Es ließen sich, also ich würde sehr gerne ein Team von Leuten haben, die sich darum wirklich kümmern und intensiv darum kümmern. Aber das müssen wir mal intern besprechen. Vielleicht lässt sich sowas ausschreiben einfach, dass wir sagen, hey, freiwillige Basis, wer macht's? Ja, das würde ich dann eh. Genau, und dann kann man sehen, ob man genug Leute zusammenkriegt. Und vorher ist das ein bisschen doof. Naja, aber das beinhaltet ja gerade der Antrag, dass wir ja genau das tun. Und das können wir jetzt natürlich schon beschließen, ob wir uns darum kümmern oder nicht. Ob das dann auch nachher in welchem Rahmen auch immer zu tragen kommt, das bleibt jetzt mal dahingestellt. Genau, also würde ich das erstmal so sagen, können wir, also wir werden uns darum kümmern, weil das, also mir persönlich ist es auch ein Anliegen, dass wir uns ja das mal machen. Das Ding ist, du musst dann halt eben auch Moderationsregeln erstellen oder Nutzungsbedingungen in irgendeiner Form mit Sachen, die gehen, die nicht gehen, weil sonst haben wir ein Problem. Ich glaube, eine Beta-Version haben wir davon sogar schon vorliegen, oder? Also ich würde sagen, lass uns das mal bequatschen. Wenn ihr da anderer Ansicht seid, dann können wir das jetzt einfach, also das wird sich ja jetzt in der Abstimmung geben. Ja, wenn wir denn abstimmen, wir haben ja eben die Frage gestellt, ob wir das wollen. Wir könnten den Antrag auch schieben und dem Utzer selber noch die Chance geben, seine Intentionen nochmal klar zu machen. Ich denke mal, die Intention ist klar. Ich denke mal, was wir tun können, ist, wir können uns mal umhören, ob es da Leute gibt, die dafür sich bereit erklären. Und dann müssen wir natürlich noch den ganzen rechtlichen Rahmen abklären, inwieweit wir das überhaupt mal ebenso weiteres machen können. Aber unabhängig davon, das können wir jetzt zumindest im Protokoll festhalten, werden wir schauen, dass wir da Leute für finden. Und ich würde hiermit beantragen, den Antrag zu schieben. Also, wir müssen nicht gucken, ob wir Leute finden, sondern wenn wir den Antrag beschließen sollten, heute oder irgendwann, dann müssen wir die Leute über die Mailingliste suchen und finden. Ich freue mich schon auf die Trolle, die darauf sich bewerben. Ich bitte euch auch in dem Zusammenhang mal das LSG-Urteil zu lesen, was der Coax gerade gepostet hat. Deswegen sagte ich ja unabhängig jetzt von der rechtlichen Prüfung, das bleibt jetzt noch dahingestellt, deswegen bitte umschieben. Okay, gibt es da Gegenrede zu? Von mir nicht. Gut, dann ziehe ich den Antrag zurück. Schieb den nicht, weil das wäre Quatsch. Dann haben wir nächste Woche, nächsten zwei Wochen wieder auf der TO. Ich kontaktiere den Utzer auch mit dem Auszug aus dem Protokoll und frage ihn erstmal, ob er damit einverstanden ist, dass wir das ausschreiben beziehungsweise das auch nochmal rechtlich prüfen lassen. Und wird dann gucken, dass wir das nochmal unter Sonstiges in der nächsten Sitzung ansprechen. Beziehungsweise, wenn er damit nicht einverstanden ist und trotzdem einen Antrag stellen will, soll er das natürlich gerne tun. Aber ich würde vorschlagen, dass wir das sowieso machen. Also, dass wir da jetzt mal gucken, wie wir damit umgehen in Zukunft. Was Dennis halt auch gerade sagte, Moderatoren-Team. Und da müssen wir sowieso noch mal gucken. Also ziehe ich den Antrag erstmal zurück und kontaktiere den Nutzer. Gut. Ich bin 2 Minuten weg für einen Kaffee. Ja, ich lese schon mal den nächsten Antrag vor. Ich weiß nicht, ob der Michel da ist. Ticketnummer 135499, Verkaufsstand Landesparteitag. Antragsteller ist Michel Marsching. Er würde gerne den Stand zu meinpiratenshop.de wieder auf dem LPT machen. Ich glaube, der ist irgendwie knapp an einer Stimme im Umlauf nicht durchgegangen. Gibt es dazu Diskussionsbedarf? Sonst würde ich den einfach abstimmen. Ich hab diese Woche jetzt nicht in den RT geguckt, oder nicht viel in den RT geguckt, wahrscheinlich ist er an meiner Stimme gescheitert. Ja, der ist gestern erst reingekommen, also. Ach so. Ja, keine nee, Panik. Nee, also für Propagandamaterial sind wir eigentlich immer zu haben, ne? Gut, keine geringe Rede, dann würde ich fragen, ob es da, was die Abstimmung angeht, irgendwo ein Nein oder eine Enthaltung gibt. Gibt es nicht, damit ist der Antrag einstimmig angenommen. So, nächster Antrag. Ticketnummer 135475, Landesparteitag 15.1, LTE SIM-Karten. Antragsteller ist Vaco für das LPT-Orga-Team. Vaco, bitte. Ja, ich hoffe, man kann nicht gut verstehen. Hier knistert es schon. Ich weiß nicht, ob jemand noch da ist, der das ein bisschen besser beschreiben kann, aber wir versuchen natürlich so viel Internet wie möglich zu machen und wir haben über die Raten Osnabrück halt die Möglichkeit, da so einen Hänger zu bekommen mit ganz viel Equipment. Das ist mehr oder weniger alles umsonst. Natürlich müssen wir den transportieren. Was wir bezahlen müssen, eine LTE SIM 35 Euro. Das Geld bewegt sich komplett in dem Budgetrahmen der 500 Euro, die wir für Internet vorgesehen haben. Ich hoffe, es kommen keine Fragen, die kann ich wahrscheinlich gar nicht beantworten. Was heißt LTE? Die Abkürzung jetzt, Paki, oder wie? Ja, nein, ich wollte Vaco nur trollen. Long-Term Evolution für alle Zuhörenden. Ja, ich hätte es mir jetzt gegoogelt. Ich glaube, sowas muss man auch nicht unbedingt wissen. Ja, gibt es da Diskussionsbedarf? Wie lange ist die Vertragslaufzeit? Ich habe tatsächlich nicht in RT geguckt, also kläre ich das jetzt gerade hier. Ich glaube, das ist einmalig, oder? 35 Euro, nicht irgendwie monatlich. Einmalig, ja. Also entfällt das mit der Vertragslaufzeit, denke ich. Gut, kein Diskussionsbedarf, dann gibt es dazu Gegenrede? Enthaltung? Damit ist der Antrag einstimmig angenommen. So, das war's, glaube ich, ne? Wir haben dann noch die Umläufe. Der Link zu den vorgelesenen Umlaufbeschlüssen ist drin. Ist noch was unter Sonstiges? Ja, ich bin gerade am Scrollen. Es gibt auch noch von mir einen Punkt, den ich gerne ansprechen würde. Unterschreibt jetzt gerade ganz viel jemand in den Pet-Chat. Ich weiß nicht, worum es da jetzt genau geht. Ich gucke jetzt gerade unter Sonstiges. Ja, wir haben einen Antrag von XPEC, der sich quasi erledigt hat. Der betrifft das Verwaltungsportal. Dann haben wir noch das Thema Umfrage vom Masch und ich habe auch noch ein Thema, das muss ich halt noch nachtragen. Ja, ich würde vorschlagen, ich lese erstmal den Punkt mit dem Verwaltungsportal vor, zumindest so die ersten beiden Absätze. Den Rest könnt ihr euch ja dann in Ruhe nochmal durchlesen. Moin Vorstand, hallo DSB, Technik und Verwaltung, zur Kenntnisnahme. Nach Hinweis von Susanne, Landesdatenschutzbeauftragte, habe ich heute zeitweise das Verwaltungsportal vom Netz genommen. Grund ist, dass es dort eine Installation von PHP MyAdmin gab, die von außen erreichbar war. Einfach indem man folgende URL aufgerufen hat. Susanne hat das wohl auch einfach per Ausprobieren rausgefunden. So, da ging es um eine bestimmte Einstellung des Verwaltungsportals, die durchaus ihre Schwächen hat. Da das Verwaltungsportal jetzt sowieso abgeschaltet ist, also nicht mehr zugänglich, hat sich das damit erledigt. Aber wir im Vorstand haben schon seit längerem vorgehabt, das Verwaltungsportal abzuschalten. Es gab da allerdings aus den unterschiedlichsten Ecken immer wieder Widerstände. Woher möchte ich hier an der Stelle gar nicht sagen. Es soll da auch gar nicht mehr großartig drüber gestritten werden. Aber nach dem derzeitigen Stand wird es wohl so sein, dass wir das Verwaltungsportal auch nicht wieder einschalten. Das hat unterschiedlichste Gründe. Ich weiß nicht, ob Bernd oder Daniel dazu vielleicht nochmal was sagen wollen oder vielleicht auch artgerecht. Ihr seid da ja mit Leuten aus der Bundesverwaltung schon in Kontakt. Wir sind derzeit also in der Erarbeitung dessen eine Alternativverwaltung zu organisieren. Ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen. Ich würde da meine Kollegen bitten, was zu sagen. Ich habe versprochen, ich halte mich da raus. Stahlrabe? Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich da genau zu sagen soll. Vielleicht das Gleiche, was ich jetzt immer gesagt habe, auch in der Stunde. Wir in NRW können natürlich auf die gleiche Art und Weise arbeiten wie alle anderen Landesverbände auch. Wir nutzen das Sage CRM für die Mitgliederverwaltung. Das hat zur Folge, dass ein paar Prozesse umzustellen sind, und mir wäre das lieber gewesen, dass man das so ein bisschen sanfter hinkriegt. Jetzt ist das Verwaltungsportal relativ schnell implodiert. Jetzt gibt's einen kleinen Ruckler. Am Wochenende werden wir Leute von der Bundesverwaltung sehen und werden das da auch besprechen, wie die Prozesse aufzusetzen sind. Aber ich sehe da ehrlich gesagt jetzt keine großen Probleme in dem Sinne. Es wird an manchen Stellen ein paar Sachen geben, wo man sich umgewöhnen muss. Ja. Also beispielsweise genau. kommt ja immer wieder die Frage, wie akkreditiere ich als KV oder als VKV Leute, oder wie kann ich Mitglieder gültig einladen, wenn ich doch keine Möglichkeit mehr habe, in die Mitgliederdatenbasis zu schauen. Für echte KVs, die das wünschen, wird auch die Möglichkeit bestehen, in das Sage CRM zu gucken. CRM, für alle, die es nicht wissen, heißt Customer Relationship Management. Das ist also unsere Mitgliederverwaltung vom Bund. Das sollte auch das führende System sein, war eigentlich auch aus Sicht des Bundes immer das führende System gegenüber dem Verwaltungsportal. Für dahin werden die Daten also ausschließlich dort gepflegt, und dort sind sie auch abrufbar. Und es gibt Clients, mit denen man da drauf gucken kann, und die KVs kriegen sicherlich da auch einen Zugriff. Wie genau technisch das geht, das muss ich am Wochenende mal erfragen. Und die VKVs haben dann halt auch die Möglichkeit, eine Anfrage zu stellen, zu sagen, ich möchte dann und dann Mitglieder einladen oder ich möchte akkreditieren. Ich sag mal mittelfristig, ob das jetzt schon funktioniert, weiß ich nicht. Mittelfristig wird es vielleicht auch so sein. Es hat sich ja eine SG-Verwaltung gegründet auf Bundesebene. Da kann man zum Beispiel sagen, liebe SG-Verwaltung, bitte ladet doch alle Mitglieder aus dem Kreis Pusemuckel dann und dann zu einer Veranstaltung ein. Folgender Text soll damit versendet werden. Und dann machen die das sogar für die VKVs. Das wäre so ein Plan. Die andere Möglichkeit wäre, eine beauftragte Person zu benennen, die eine gültige DSV hat und einen verschlüsselten Mailzugang. Die bekommen dann eben einen Auszug aus dieser Datenbank zugeschickt als Liste und können damit dann Mitglieder auch einladen und auch akkreditieren. Ich glaube, das war es soweit. Okay, vielen Dank. Und da ist auch schon die Michaela aus Krefeld. Die wollte, glaube ich, genau dazu was fragen oder sagen. Ganz genau. Hallo erstmal zusammen. Der Stahlrabe hat mir schon geantwortet mit der ganzen Sache. Aber ich habe noch eine Bitte, und zwar, ich schicke euch das Ganze jetzt, weil wir wollen eine AV machen für die Oberbürgermeisterwahl. Meine Bitte ist nur, ich muss dieses Ganze bis Freitag, allerspätestens Samstag, versendet haben. Und jetzt weiß ich, es ist LPT und es tut mir auch furchtbar leid, aber ich hatte mich eigentlich darauf verlassen, dass ich das selber machen kann. Dass ihr mir die Liste einfach wirklich noch vor dem Wochenende schicken könntet. Vor welchem Wochenende? Vor diesem. Du meinst jetzt morgen? Ja. Boah, ja. Müssen wir gucken. Gut, es kann sein, dass Peter das macht, weil ich glaube, der hat einen verschlüsselten Mailzugang. Meiner hat irgendwann gestreikt, aber Peter hat auch eine V. Peter ist ja auch Der Stellvertreter, genau. Ja, okay. Bist du so nett, machst trotzdem ein Ticket auf? Natürlich, ich mach Ticket auf. Ich sag euch genau, was ich brauche, und mach alles. Es war nur die Bitte, dass morgen, allerspätestens Samstag zu machen. Ja. Da wir jetzt selbstständig nicht in der Lage sind, im eigenen Datenbestand nachzuschauen, es sei denn, wir würden Administratoren dazu zu Rate ziehen, schlage ich vor, Michaela, dass du vielleicht die Hermie direkt befragst. Die Hermie? Ja, schickt ihr mir mal irgendwie Kontaktdaten, weil keine Ahnung, wer das ist. Also Bundesgensec. Unser Bundesgensec, entschuldigt bitte. Die Abkürzung war mir noch nicht so ganz geläufig. Gut, mache ich. Unser Bundesgensec kriegt eine Mail von mir, ein Ticket von mir. Ich schicke euch das trotzdem in CC, weil ich weiß ja nicht, wie schnell die reagieren kann. Ist übrigens bei einer EAV sehr empfehlenswert, wenn man dann alle betroffenen Postleitzahlen dazu schreibt. Wir haben Gott sei Dank nur eine. Nee, gar nicht wahr. Oh Gott, wir haben ganz viele. Du hast recht. Dankeschön. Das war's. Ich wünsche euch noch viel Spaß und macht weiter. An der Stelle noch ein kleiner Hinweis. Denkt bitte dran, wenn ihr akkreditiert auf der Aufstellungsversammlung, ist nicht erheblich, soweit ich das in Erinnerung habe, ob die Leute stimmberechtigt sind oder nicht. Also ob die ihren Beitrag bezahlt haben, weil Aufstellungsversammlungen sind meines Wissens nach quasi ein Monopol der Parteien. Und da dürfen auch Leute akkreditiert werden, die Mitglied sind und nicht unbedingt ihren Beitrag bezahlt haben. Das möge mich derjenige steinigen, der das besser weiß. Nein, das ist so. Das ist in der Tat so. Gut. Aber an der Stelle auch nochmal der Hinweis. Zu einer AV sind nicht zwingend exakt die gleichen Leute zu akkreditieren wie zu einem LPT. Also bitte darauf achten. Dann schreib in das Ticket auch rein, dass es sich um eine AV handelt. Wir haben beides, das heißt, ich muss zwei im Grunde genommen, zwei verschiedene Listen haben. Aber das weiß ich schon. Genau, und du musst dann natürlich auch zwei getrennte Einladungen verschicken. Also die kannst du natürlich in einem Briefumschlag verschicken, notfalls, aber es müssen erkennbar zwei getrennte Einladungen sein. Auch klar. Ich hoffe, ich muss gar keine Briefe verschicken mehr, aber mal gucken. Gut, ich weiß Bescheid. Ich danke euch und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke, gleichfalls. Schönen Abend noch. So, haben wir zu dem Thema noch Wortmeldungen? Ja. Bitte? Erstmal schönen Gruß aus Duisburg. Es geht auch um das Verwaltungsportal, beziehungsweise was man nicht darauf zugreifen kann. Ich habe auch eine Bitte, ich bräuchte Daten aus diesem Verwaltungsportal, speziell die Abo-Liste für den Presseverteiler. Das heißt, an wen kann ich mich jetzt dediziert wenden, um an diese Daten zu kommen? Da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Ich denke mal, das kann dir der XPEC liefern. Ich weiß nicht. Sag mal, ich würde bei solchen Sachen jetzt, wenn das ums Verwaltungsportal geht, macht bitte einfach Tickets beim Vorstand auf. Wir koordinieren die dann, damit das nicht kreuz und quer läuft. Auch wenn der XPEC das liefern kann, wenn er der Richtige ist, das muss über uns laufen. Wir müssen das wissen. Richtig. Wir müssen da jetzt durch. Wir wissen, dass das eine Menge Aufwand macht für euch und für uns auch. Damit müssen wir jetzt leben. Schick bitte ein Ticket an Vorstand@ und dann kümmern wir uns darum. Ist okay, mach weiter. Was die Pressepiraten betrifft, wird es seitens der AGÖA auch noch ein Angebot geben. Das ist aber noch nicht fertig ausgearbeitet. Wir haben ein neues Pressetool momentan für die Landespresse. Das nutzen wir erst seit 3 Wochen ungefähr. Und wir haben zukünftig vor, euch alle anzuschreiben, was den Versand von Pressemitteilungen betrifft. Ich bin im Moment im Gespräch da mit dem Bund, dass wir eine Möglichkeit kriegen, eine Schulungsveranstaltung zu machen, um euch da mit reinzuholen, damit ihr die Pressemitteilung jetzt nicht per Hand irgendwie alle über eurem lokalen Mail-Client oder so verschicken müsst, weil da gibt's mittlerweile auch wirklich tolle Lösungen, um das browserbasiert zu machen. Also da wird es Abhilfe geben. Ihr kriegt auch alle die Mailverteiler und die Presseverteiler aus dem Verwaltungsportal. Nur das für den Rest halt das, was Daniel sagt. Okay, also gibt es im Moment auch noch keinen Zeitplan, wann man ungefähr damit rechnen kann. Ne? Weil nee, wir haben PNs in der Planung und wir haben kein Backup von dieser Liste. Also mir fällt es spontan so 3 oder 4 Adressen, die weiß ich, aber der Rest, keine Ahnung. Ja. Wir haben nächstes Wochenende, also nach dem LPT das Wochenende, haben wir eine Bundespresseveranstaltung in Weimar. Und da werde ich das alles klären. Ich denke mal, dass dann in der Woche drauf eine Info rund geht an alle Pressepiraten in den VKVs und in den KVs. Also die Vorstände kriegen dann natürlich auch nochmal eine Mail und eine Info, wie wir da weiter vorgehen. Ja, super. Also die Geschichte mit der AGUA hört sich ja mit der Natur super an. Ich bin mal gespannt, wie es aussieht. Alles klar, danke. Jo, gerne. Hat noch jemand Fragen zum Umgang mit der Situation nach der Schließung des Verwaltungsportals? Dann würde ich den oder diejenige gerne bitten, das jetzt zu machen, weil wir gerade noch bei dem Thema sind. Das heißt natürlich nicht, dass ihr uns per Mail auch noch Fragen stellen könnt im Nachhinein. Da ist ein X-Pack. Ja, Master of All. Mix X-Pack, bitte. Ja, ich wollte mich nur kurz bedanken, dass ihr meinen Antrag so schnell umgesetzt habt. Oh, hm. Gerne. Das mit dem Sprengen, meinst du? Du glaubst es nicht. Ich war tatsächlich gerade noch am Schreiben damals zu einem schön ausformulierten Antrag und auf einmal ging E-Mail zu und ich dachte, ach, jetzt auch egal. Ich glaube, das war in meiner gesamten Vorstandszeit das erste Telefonat mit jemandem aus Verwaltung, Technik, sonst was, wo ich sagen kann, okay, das hat einen Impact hinterlassen. Alle anderen Sachen, die ich per Telefonat da probiert habe, haben meistens die Antwort bekommen, schreib ein Ticket. Aber da ging es dann auf einmal sehr schnell. Gut, dann würde ich das Thema an der Stelle jetzt abhaken und würde das Wort dem Masch geben zum Thema Umfrage. Wir haben in der letzten Woche in der Vorstandssprechstunde längere Zeit über die Umfrage, die zurückgezogen wurde, gesprochen. Ich habe diskutiert, ich habe im Rahmen des Gespräches und der Diskussion die eine oder andere Frage beantwortet oder Sachen zur Umfrage gesagt. Manche Mails oder manche Rückfrage lassen mich denken, dass nicht alles, was ich gesagt habe, angekommen ist oder zumindest teilweise nicht richtig angekommen ist. Deshalb möchte ich das hier nochmal wiederholen, auch weil es hier jetzt protokolliert wird. Also, es war fehlerhaft, die Datenschutzbeauftragte oder den stellvertretenden Datenschutzbeauftragten nicht mit ins Boot zu holen vorher. Der Fail ist gelaufen, den nehme ich auf meine Kappe. Es gab Fragen, wo die Umfrage oder wo der Server betrieben worden ist. Vermutungen waren bei mir zu Hause. Nein, der war nicht bei mir zu Hause. Der ist in einem ordentlich geschützten Rechenzentrum betrieben worden. Es gab Fragen, wer möglicherweise auf die benutzten Mitgliederdaten Zugriff gehabt haben könnte. Die Mitgliederdaten, die mir von den Bundesgensec übertragen worden sind, bestanden aus Vorname, Name, Mailadresse. Die sind verschlüsselt übertragen worden und außer in meiner Kenntnis niemandem Dritten zur Kenntnis gekommen. Dann gab es die Frage, ob möglicherweise die Umfragedaten und noch schlimmer, möglicherweise die Umfrageantworten irgendeinem Dritten zur Kenntnis gekommen sind. Das kann ich verneinen. Der Server ist ausschließlich von mir im Zugriff gewesen und ist mittlerweile auch restlos entsorgt. Ich bin mit DSB NRW und mit Thomas in Vertretung von Susanne seit der letzten Woche mehr oder minder dauerhaft im Kontakt. Wir haben auch gemeinsam vereinbart, wie wir mit den Daten, die generiert worden sind, umgehen. Und es sieht so aus, dass ich die verschlüsselt dem Thomas zur Verfügung gestellt habe, und zwar per Einschreiben auf einer verschlüsselten CD. Das wollte ich noch mal zur Kenntnis gebracht haben. Abschließend als Fazit kann ich sagen, dass kein Datum dieser im ganzen Umfeld weder Mitgliedsdaten noch Umfrageantworten einem Dritten außer mir zur Kenntnis gekommen sind. Also nicht mal mir sind sie die Antworten zur Kenntnis gekommen, weil ich die gar nicht wahrgenommen habe, weil am Donnerstag das Ganze sofort gestoppt worden ist und ich in die Daten keine Einsicht genommen habe, außer dass ich einen Export der SQL-Datenbank gefahren habe, in den ich aber selber noch nicht mal reingucke. Damit bin ich fertig. Vielen Dank. Gibt es dazu Fragen? Masch, tut mir sehr leid, aber das war bei mir jetzt sehr abgehackt. Kannst du das selber ein bisschen ergänzen? Ja, mache ich gerne. Danke dir. Also bei mir kam es klar und deutlich rüber. Allerdings warst du bei mir ein bisschen abgehackt, Marco. Könnte also sein. Ja, es ist mein Problem, ich weiß. Okay, ja. Gibt es dazu noch Fragen? Gerne in den entsprechenden Raum. Das ist nicht der Fall. Von meinen Kollegen noch irgendwie eine Anmerkung dazu? Ich habe noch eine Frage zur Vervollständigung. Wir hatten ja schon intern darüber gesprochen, dass die Umfrage natürlich jetzt überarbeitet wird und doch noch rausgeht nach dem LPT. Wie sieht das aus mit der Zeitplanung, Masch? Hast du da schon nähere Angaben? Ich habe keine näheren Angaben. Ich habe allerdings, auch das wurde ja auf der NRW-ML unter anderem nicht wenig diskutiert, zwischenzeitlich sogar einige Vorschläge und auch, wie soll ich sagen, Meldungen zur Mithilfe. Das hat mich sehr gefreut, weil das die Sache ja nur besser macht. Mit unter anderem, ich sage jetzt keine Namen. Ich würde mich da gerne abstimmen wollen. Auch da würde ich über die NRW-ML nochmal einen Impuls schicken, also eine Info, eine Bitte um Nennung, um Meldung. Es ist sehr schade, dass wir das jetzt nicht zum LPT nutzen können, weil das hilfreich gewesen wäre. Insofern ist der Zeitdruck jetzt nicht ganz so stark. Ich würde mich allerdings freuen, wenn wir innerhalb der nächsten 4 Wochen auf der Lime-Server-Instanz der Piratenpartei NRW eine Umfrage mit einer ähnlichen oder gleichen Zielrichtung, vielleicht nicht so umfangreich oder vielleicht auch in mehreren Teilen gestückelt, sodass wir monatsweise eine Umfrage machen, das wäre alles noch zu besprechen, wenn wir innerhalb der nächsten 4 Wochen eine Umfrage generieren könnten. Ich hätte da auch noch was. Und zwar geht es da auch um diese politische Ausrichtung, Campaigning für den Wahlkampf 2017. Aber das würde ich auch nicht jetzt an der Stelle hier diskutieren wollen, sondern dann nochmal in einem zusätzlichen Forum auf der NRW-Mailingliste oder eine Art Mumble-Sitzung oder einen extra veranschlagten Termin dafür. Aber schön, dass wir diese Möglichkeit jetzt haben. Ich denke auch, dass wir im Vorstand aus der ganzen Sache jetzt nochmal gelernt haben. Vieles ist in der AG Technik oder auch bei verschiedenen Beauftragten von uns verborgen. Da wir alle unter erheblichem Zeitdruck stehen und viele Jobs gleichzeitig machen, kommt es immer wieder vor, dass Kommunikation so untereinander nicht funktioniert, dass Sachen fallen gelassen werden, dass wir Sachen nicht wissen. Ich bitte euch, da ein bisschen Verständnis für zu haben, dass wir nicht alles wissen können. Also uns war zum Beispiel die Existenz dieser Lime-Survey-Instanz in der Form nicht bekannt. Ich hatte nur im Hinterkopf, dass die immer zwar irgendwann mal gelaufen ist, aber nicht, dass die jetzt direkt arbeitsfähig ist. Jetzt wissen wir es, jetzt können wir damit arbeiten. Ich finde, das ist ein großartiges Tool. Und wenn ihr Vorschläge habt für eine Lime-Survey-Umfrage, dann haltet euch nicht zurück, ballert uns mit Mails voll, weil wir sollten dieses Tool wirklich ausgiebig nutzen. Im Moment haben wir bis auf das nämlich keine Online-Beteiligung im Landesverband. Ja, ihr wisst, was ich meine. So, dann würde ich, glaube ich, das Thema jetzt auch ins nächste starten, weil das da jetzt keine Leute gab, die noch in den Sprechenraum gehüpft sind. Gab jetzt Zeit genug. Nächstes Thema ist von mir, Wahlkampf Bremen-Bremerhaven. Folgende Problemstellung. Wir hatten ein Reisekostenbudget ausgeschrieben oder vielmehr beschlossen von 2000 Euro für die Reisekosten nach Bremen oder Bremerhaven für den dortigen Wahlkampf. Mir ist nicht bekannt, dass es irgendwelche Leute aus NRW bisher gab, die dorthin gefahren sind. Ich mag mich da irren, wenn es Leute gibt und da, weiß ich nicht, 5 bis 10 Leute unterwegs sind gerade oder es gerade planen, dann würde ich die bitten, mir darüber Bescheid zu sagen. Weil, nämlich folgendes, auf dem Treffen in Göttingen mit den Vorsitzenden wurde mir gesagt, ja, das Problem ist gar nicht, dass da nicht genug Leute kommen, sondern das Problem ist, dass Bremerhaven insbesondere keine Kohle mehr hat. Weil die nämlich kein Landesverband sind, sondern ein Kreisverband und die sind natürlich nicht so üppig mit Mitteln ausgestattet wie jetzt zum Beispiel Bremen. Bremen braucht das Geld allerdings selber noch für eigene Werbemittel. Das heißt, Bremerhaven hat über diverse Kanäle bei mir angefragt, könnt ihr nicht euer Reisekostenbudget, was ihr freigegeben habt für die Reisen diverser Helfer, freigeben und das den Leuten oder dem KV in Bremerhaven geben, weil die haben nur noch ganz wenig Geld und dazu muss man sagen, die brauchen nur 2600 Stimmen, dann sind die drin. Das heißt, da haben wir die größeren Chancen als in Bremen, wo eine 5%-Hürde gilt. Bremerhaven hat also wirklich reelle Chancen, einen oder eventuell sogar zwei Leute dort in die Bürgerschaft zu kriegen. Jetzt ist erstmal meine Frage an die Kollegen, geht das? Wie seht ihr das? Und die andere Frage, die hatte ich ja im ersten Teil schon gestellt, gibt es Leute, die da irgendwie schon was vorhaben oder eventuell Gegenrede zu haben? Ja, ich habe in der letzten Sitzung schon mal vorgeschlagen, genau diese Umwandlung vorzunehmen, damit sie auch für Bremen zur Verfügung steht. Damals war noch nicht klar, ob Budget belastet war oder nicht, wie viel noch zur Verfügung steht. Das scheint jetzt klar zu sein. Kann das nur befürworten. Also es geht mir um Bremerhaven. Es geht mir nicht um Bremen. Bremen hat genug Geld. Bremerhaven ist pleite. Also der konkrete Punkt Umwandlung. Bin ich ehrlich gesagt dagegen, weil ich da einfach die Verhältnismäßigkeit nicht sehe. Bremerhaven, hübsches Städtchen, selber mal da gewesen. Wir reden hier aber nichtsdestotrotz, ich sag jetzt mal, über eine Stadt oder über ein örtlich begrenzten Reich von einer Menge von knapp, man möge mich korrigieren, von etwas über 110.000 Einwohnern. Da haben wir mehrere Ruhrgebietsstädte, die wesentlich größer sind und die mit einem wesentlich knapperen Budget über die Runden kommen müssen. Nee, sorry, wir können versuchen, personell Arbeit zu leisten, aber wir haben Städte hier bei uns, die Kohle auch brauchen. Nee, von meiner Warte her, nee. Spendenportal gerne, ich spende auch gerne selber was, aber ich will da nicht mal eben 2.000 Euro aus dem Landesverband in Anführungsstrichen an eine Stadt spenden. Wie ist die Meinung der Kollegen? Sonst würde ich jetzt Schlumpf zu Wort kommen lassen. Also ich sehe das wie Marc. Die Mittel, die wir zur Verfügung haben, sind dazu gedacht, im Sinne des LVNRW eingesetzt zu werden. Und wenn wir NRWler ermuntern und unterstützen, dorthin zu fahren, zum Helfen, mache ich das auch sehr gerne mit. Aber einfach Kohle darüber zu schieben, finde ich auch nicht richtig. Danke. Stumpf? Ja, einen Abend. Na, ihr wisst ja, wie eure Finanzlage ist, zum einen. Und das Reisekostenbudget hätte ja zumindest die Option angeboten, dass man Sachen auch irgendwie zurückspendet. Das wird dann wahrscheinlich nicht gehen, wenn er die Kohle direkt nach Bremerhaven schiebt. Und dann hast du gesagt, Paki, der Landesverband Bremen hat genug Geld für den Wahlkampf, dann frage ich mich, warum können die nicht 2.000 Euro an Bremerhaven geben? Also irgendwie, das passt jetzt nicht so ganz. Und ja gut, so machen wir uns ja fertig. Ja, alles klar. Muss ich dazu sagen, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich weiß auch jetzt nicht genau, wie viel Geld Bremen hat und ob die nicht das schon verplant haben für den Rest des Wahlkampfs. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Meine Aufgabe, da sehe ich jetzt auch nicht irgendwie euch zu überzeugen dafür. Ich verstehe die Gegenrede da auch ganz gut. Ich sag nur, der Punkt ist, wenn wir es wirklich schaffen, in Bremerhaven wieder jemanden in Parlament zu bekommen, hat es natürlich in der Öffentlichkeit eine gewisse Wirkung. Das sollte man dabei bedenken, mehr nicht. Wer könnte sich denn vorstellen, dass wir da den Antrag schreiben würden? Wenn da jetzt die Gegenrede zu groß ist, würde ich das natürlich lassen. Wen ich noch nicht dazu gehört habe, ist Masch, Dennis und Bernd. Also wie eben schon gesagt, die Reisekostengeschichte, wie wir sie für Hamburg angeboten haben, hätte ich auch für Bremen unterstützt. Eine direkte finanzielle Zuwendung in Höhe von 2.000 Euro können wir uns nach meiner Meinung aufgrund unserer finanziellen Situation nur schwer erlauben oder gar nicht erlauben. Deshalb würde ich das nicht positiv entscheiden. Ja, es sieht ja in anderen Landesverbänden und Kreisverbänden auch nicht anders aus. Ich sehe das natürlich genauso. Der andere Punkt ist, wir müssen auch nicht die vollen 2.000 Euro rüberschicken. Wir können auch 500 Euro rüberschicken. Dann können wir zumindest nochmal Flyer drucken oder irgendwas. Also man könnte auch überlegen, dass man das splittet. Welches Budget könnte man dafür nehmen? Für eine geringe Summe? Ja, das gleiche. Das ist ja die Frage. Also nehmen wir das gleiche Budget, was wir da veranschlagt haben. Ja, wir können ja schlecht dem LV oder der Stadt, wir können Bremerhaven der schlechten Reisekostenbudget aus dem Reisekostenbudget das Geld rüberschieben. Das muss ja schon aus einem anderen Budget kommen. Stopp, Marquinas. Also zuerst mal dieses Budget, was wir da bereitgestellt hatten, das war für den Wahlkampf Bremen. Bremen ist ein eigenes Bundesland. Das ist ein bisschen anders gewichtet. Ihr schiebt hier gerade Gelder oder ihr überlegt hier Gelder aus einem Budget in ein völlig anderes rüberzuschieben. Das muss ein neuer Antrag werden, stellen, mit was für einer Summe auch immer, aber aus dem Budget rüberschieben geht nicht. Hat da auch keiner gesagt, Paki sprach von einem neuen Antrag und hat gefragt, wer sich das überhaupt vorstellen könnte. Und ich habe gefragt, welches Budget wir dafür nehmen würden. Ja, aber die Antwort war eben aus diesem Budget und das geht eben nicht. Gut, bei den ganzen Diskussionen und der Gegenrede würde ich da überhaupt gar keinen Antrag stellen wollen. Mir ging es vor allem darum, erstmal eine Stimmung hier rauszuhören. Da die hauptsächlich dadurch geprägt ist, dass man sagt, nee, wir gucken nur auf uns und unsere Situation ist wichtig. Was da passiert, ist nicht unsere Baustelle. Würde ich dann den Antrag und auch das Thema jetzt hier schließen und zum nächsten Punkt kommen. Die Interpretation ist falsch, aber ja, bitte zum nächsten. Okay. Dürfen... Ja, ihr dürft dazu gerne noch euch äußern, aber ich glaube nicht, dass das jetzt noch Sinn macht. Würde ich trotzdem gerne. Ja, bitte. Ich unterstütze dich an der Stelle, Paki, weil ich denke, diese 2000 Euro, die jetzt zur Unterstützung des Wahlkampfs in Bremen zur Verfügung gestellt wurden, mittels des Antrags, der dort vorlag, hätten, auch wenn der Stumpf jetzt sagt, dass diese Möglichkeit der Rückspende nicht mehr gegeben wäre, wenn wir es jetzt direkt geben, das ist richtig, nur hätten wir uns auch bei dem anderen Antrag nicht auf Rückspenden verlassen können. Das heißt, dieser Antrag hätte niemals gestellt werden dürfen und beschieden werden dürfen, wenn das Budget nicht da gewesen wäre. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass das Budget grundlegend schon da ist, weil auf Rückspenden kann man sich nicht verlassen. Ich sehe auch an der Stelle, ist genauso wie du, Paki, dass ein Einzug in ein Parlament der Gesamtpartei und auch den NRWlern sicher wieder, das wäre eine Positivmeldung, die sicherlich auch auf andere Landesverbände ausstrahlt. Und an der Stelle, so sehr ich sonst auch immer jemand bin, der auf Ausgaben guckt und das möglichst begrenzen möchte, so, das ist vielleicht dann eher mein Ruf, der mir nacheilt, aber an der Stelle wäre ich auch mal dafür und sehe es auch als Verantwortung eines Landesverbandes, der auch in Anbetracht der Finanzlage immer noch ein hohes Budget hat im Vergleich zu anderen LVs, fände ich es gut. Vielleicht sprecht ihr nochmal mit den Bremern, ob die Bremerhaven irgendwie was zusteuern können. Vielleicht machst du das mal, Paki, dass du mal mit denen telefonierst oder so. Und wenn das so gar nicht geht, ja, vielleicht stelle ich sonst nochmal so einen Antrag, weil ich es vom Grunde her eigentlich unterstützenswert finde. Direkt dazu, kann man in irgendeiner Weise eine Wirkrelation dieser Spende hinsichtlich eines Wahlerfolges benennen, ja, nein. Und dann das Reisekostenbudget war ja für Menschen aus NRW, die Bremen unterstützen wollten im Wahlkampf. Und das hätte dazu beitragen können, dass massiv mehr Piraten auf der Straße im Wahlkampf gewirkt hätten. Die jetzige Spendenbitte, nenne ich es jetzt mal, oder Finanzunterstützungsbitte zielt darauf ab, wahrscheinlich Material bereitzustellen. Ist auch nochmal ein anderer Aspekt. Aber ich bin bei dir, Solsken, Paki soll nochmal bitte sprechen und dann thematisieren wir das nochmal vorstandsintern, bringen es vielleicht nochmal aufs Tapet. Aber die Frage, wenn du sie beantworten kannst, hätte ich gerne beantwortet. Wirkrelation. Okay, ich würde dann gerne den Brax zu Wort kommen lassen, dann den Korax. Okay, zum Thema Wirkrelation ist ein schöner Spruch von Ford. 50% der Werbung sind umsonst. Man weiß nur nicht welche, also so viel zu der Wirkrelation. Zum anderen denke ich, wenn wir einer der Vermögenden sind, Landesverbände, und 2000 Euro, und wir haben die Möglichkeit, da in die Bürgerschaft einzuziehen, bekommen wir das über Parteienfinanzierung allemal wieder rein. Das andere, was dann auch noch dazu kommt, ist, es hat eine Wirkung in der Öffentlichkeit, wenn es dann heißt, die Bremer Piraten sind in der Bürgerschaft. Und wir können dann ja ein bisschen uns auf die Brust klopfen und sagen, und die Piraten waren solidarisch und wurden so und so unterstützt. Das wäre also mein Senf dazu. Kurz. Sowjetrelation, wir brauchen dort, die haben ja, die können jetzt Panakieren und kumulieren. Die brauchen also nicht 2600 Stimmen, sondern das Fünffache, aber ich weiß, was du meinst gerade, Paki. Wir brauchen da etwas über 2000 Wähler, die bei uns fünfmal ankreuzen, ja, Piraten, in Bremerhaven. Dann sind die Wichtiere, das ist ja ein komisches Bundesland mit zwei Städten eigentlich, drei Kreisverbänden, wenn man das so nennen kann, ich kenne es ja jetzt nicht so aus. 2000 Leute, die bei uns fünf Kreuze machen, führen dazu, dass wir automatisch im gesamten Bundesland Bremen drin sind. Das zur Wirkrelation. Ja, danke. Also ich kann das gerne machen. Sorry, Dennis, ich muss da noch mal kurz drauf eingehen, was ihr eben vorgeschlagen habt. Ich kann natürlich mit den Bremern reden. Ich weiß, dass die wohl untereinander so sich nicht ganz grün sind. Ich weiß auch nicht genau, ob Bremen das nicht noch verplant hat. Ich kann da einiges machen. Ich kann auch in andere Landesverbände gehen und mit denen reden, ob die nicht noch Geld geben. Aber vergesst nicht, dass ich der Vorsitzende des reichsten Landesverbandes bin. Also das wirkt schon ein bisschen komisch, wenn ich dann da ankomme und sage, sagt mal, könnt ihr das nicht besser machen, weil wir haben kein Geld. Ja, wird jetzt der Schatzmeister sagen, ja, wir sind nicht der reichste Landesverband, weil wir sind nur diejenigen, die meisten Kohle abdrücken. In der Relation sieht das aber dann bei vielen anderen Verbänden nochmal ein bisschen überheblich aus. Möchte ich euch bitte dabei zu überdenken. Was war noch? Ja, ich lasse es einfach mal so im Raum stehen. Ich wäre dafür, dass du den Antrag tatsächlich schreibst. Weiß ich nicht. Ich sag's dir jetzt, ja. Also ich kann auch noch mehr machen. Ich kann auch zu den MDL gehen und sagen, bitte, wenn ihr geplant habt, dem Landesverband NRW was in Zukunft zu spenden, tut das bitte jetzt vor der Wahl erstmal an Bremerhaven. Das geht auch. Ja, dann ist das Geld irgendwo, fehlt das irgendwo bei uns. Es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Wir könnten auch bundesweit noch weiter dazu aufrufen, dass ganz viele Piraten nach Bremerhaven spenden. Also ich würde mir jetzt einfach nur noch einen Tag dafür Gedanken machen, beziehungsweise wenn ich den Kopf wieder ein bisschen freier habe. Deswegen, also ich bin politisch gesehen, bin ich eigentlich dafür, dass wir da aushelfen. Und wenn es eben, wenn wir in den Wahlkampf gehen, na, dann solidarisch hin und her, vielleicht auch mal Bremen uns aushilft oder so weiter. Aber keine Ahnung, da würde ich mir gerne noch Gedanken drüber machen. Also ich kann ja jetzt wieder mein Sprüchlein sagen, ne? Mir will einfach nicht in den Kopf, wenn wir über Spenden reden und über Spendenakquise, dass wir immer nur nach innen gucken. Immer nur auf die eigenen Mitglieder, auf die eigenen MDLs. Wer spenden will, wer Spenden haben möchte, einwerben will für einen Wahlkampf, der sollte doch mal nach draußen gehen. Also nur mal so meine Meinung. Also ich würde das jetzt nicht nur auf der NRW-Mailingliste kommunizieren. Ich würde schon auf den sozialen Medien und auf der NRW-Info dazu aufrufen, hier mit Kontodaten von Bremerhaven und sagen, NRW pusht Bremerhaven. Aber das können wir sowieso noch machen, zusätzlich. Ist ein richtiges, ja. Ich glaube, dann war Solsken wieder im Sprechenraum und dann Brax. Ja, einmal noch kurz zur Wirkrelation. Ich kann dir nicht sagen, Masch, ob es da Studien gibt oder was, müsste man mal recherchieren. Allerdings ist es ein Fakt, dass Berlin damals sich einfach krass ausgewirkt hat. Natürlich kann man Berlin jetzt als nicht vergleichen mit Bremerhaven. Allerdings denke ich, das wäre ein sehr gutes Zeichen, wenn die Piraten generell mal wieder irgendwo einziehen und wir eine Erfolgsmeldung haben und mal ein wenig zeigen, dass wir nicht so abgeschrieben sind, wie es manchmal in der Presse dann auch irgendwie verlautbart wird. Und insofern sehe ich da schon, wenn es tatsächlich, mein Gott, das sind 2000 Euro, wir geben Geld für ganz andere Dinge aus und könnten da eher mal dann sparen. Also, und nochmal, die 2000 Euro hätten niemals veranschlagt werden dürfen, wenn wir das Geld nicht hätten. Das sage ich auch nochmal, dann hätte auch der andere Antrag nicht bewilligt werden dürfen. Und ich plädiere nochmal dafür. Ich kann die Bedenkzeit verstehen, aber dass das da erboten wird. Und ich finde aber auch den Ansatz, da die MDLs vielleicht nochmal zu fragen, auch ganz, ganz gut. Vielleicht machst du das auch nochmal, Paki, weil, mein Gott, wenn da jeder ein bisschen was nochmal in die Hand nimmt, dann glaube ich, eine Erfolgsmeldung wäre da schon mal wieder ganz gut für die Partei. Ja, mal abgesehen davon, dass ich es für noch besser halten würde, wenn wir jetzt die letzten Wochen dann auch massiv dahin fahren. Also dann lass uns dieses Reisekostenbudget, was wir beschlossen haben, dann einfach nutzen und dahin fahren und da vor Ort wirken und von mir aus irgendwie denen dann vor Ort Geld geben, um noch Flyer zu bezahlen. Weil wenn man sowieso die Reisekosten spart, ne, dann kannst du halt die Kohle dann nehmen und da vor Ort denen, weiß nicht, einen Fuffi oder einen Huni in die Hand drücken und sagen, hier, druckt euch noch Flyer aus. Das wäre halt auch eine Alternative. Also ich bin da kreativ. Also danke, Dirk. Nur am Rande, was dieses Reisekostenbudget angeht, Bremerhaven gehört immer noch zu Bremen. Das heißt, das Reisekostenbudget, was für Bremen beschlossen wurde, das gilt demzufolge auch momentan noch für Bremerhaven, da es nun mal zum Bundesland gehört. Also. Max? Ich habe jetzt noch einen bösen Beitrag. Gerne. Wenn wir an der Stelle anfangen zu sparen und die Möglichkeit, da in die Bürgerschaft einzuziehen, nicht nutzen, würde ich sagen, haben wir am falschen Ende gespart. Dann können wir uns dann nämlich als reichster Landesverband in ein oder zwei Jahren zumachen und der Letzte macht Licht aus. Ja, also ich möchte mich bei Solzke nochmal bedanken für die konkrete Antwort. Daraus resultieren für mich weitere Fragen. Die 2000 Euro würden im Verhältnis zum Wahlkampfbudget Bremerhaven wie aussehen? Also wie hoch war die Wahlkampfbudgethöhe? Und dahingehend war so mehr die Frage nach der Wirkrelation gestellt. Also wenn Bremerhaven jetzt 20.000 Euro Wahlkampfbudget hatte und wir jetzt nochmal 10% oben drauf geben, ist das sicherlich weniger wirksam, als wenn wir auf 2.000 Euro Budget nochmal 2.000 oben drauf tun und die doppelt so viel Wahlkampf machen können. Das war so ein bisschen die Intention meiner Frage. Um hier nur mal ein paar Relationen reinzubringen, was so ein Wahlkampf kostet, so auf Einwohnerzahl gesehen. Weil ich gerade momentan dranhänge, Landratswahlen hier im Rheinkreis Neuss. Und hier reden wir über 450.000 Einwohner. So, und da ist ein Budget von knapp 9.000 Euro zur Verfügung. Wenn ich jetzt eine Stadt sehe, wo 100.000 Einwohner sind, für 2.000 Euro, da kriegst du eigentlich fast einen Flyer für jeden Haushalt und noch ein paar Plakate oben drauf. Oder anders gesagt, ich glaube, viele Städte bei uns in NRW, ich verstehe das Anliegen dahinter, ich finde das toll, ist mit Sicherheit eine tolle Signalwirkung, aber wir haben viele Städte in NRW, die das Dreifache, Vierfache an Einwohnern haben und die bei weitem nicht dieses Budget zur Verfügung hatten. Und da ist die Relation einfach nicht gegeben, meiner Meinung nach. Ja, die haben aber gerade keinen Wahlkampf. Egal. Dieses Budget ist auch nicht während des Wahlkampfs. Ich würde da gerne noch zu den Zahlen was sagen. Ich habe mir jetzt eben mal aufgerufen, den Länderfinanzausgleich 2015. Da sehe ich, dass Bremen insgesamt ein Budget von... Sie kriegen... Also das ist... Schick doch mal den Link. Sie kriegen 19.000 aus dem Länderfinanzausgleich und haben selbst... Einnahmen von 15.000, sprich wir sprechen von einem Budget von 35.000 insgesamt für Bremen. Da weiß ich jetzt persönlich nicht, wie die Aufteilung der Finanzen auf Bremen und Bremerhaven ist. Das müsste man sich in der Satzung vermutlich mal anschauen. Allerdings wird dann ja auch nur ein Teil davon wieder für den Wahlkampf genutzt werden. Insofern sind 2.000 Euro vermutlich an der Stelle nicht wenig für Bremen. Danke für die Info. Gut. Ich würde den Punkt jetzt hier an der Stelle schließen, es sei denn, es gibt jemanden, der da einen Antrag stellen wollte aus dem Vorstand. Vielleicht, aber nicht jetzt. Okay. Ich schlage vor, ich werde mal gucken, was sich machen lässt, werde mit ein paar Leuten jetzt sprechen, ich sag mal aus Bremen, Bremerhaven, aus dem Bund und jetzt auf dem LPT sehe ich auch nochmal eine ganze Menge Leute und mal überlegen, was sich da machen lässt. Wenn ich feststelle, dass das alles nicht funktioniert, nicht fruchtet, dann werde ich nochmal in mich gehen und überlegen, ob ich das nicht als Antrag stelle und dann gucken wir, ob das vielleicht zum Teil vielleicht nach Bremerhaven fließt. Einverstanden? Ja. Gegenrede? Gut, dann machen wir das so. Vielen Dank dafür und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Das sind ein paar Fragen aus dem Pet-Chat. Ich muss dazu sagen, das ist eine Ausnahme. Wir haben normalerweise die Sprechstunde im zweiwöchentlichen Wechsel zur Vorstandssitzung. Da können solche Fragen gestellt werden. Da das aber jetzt ein Punkt ist, der noch zum Thema Verwaltungsportal, Akkreditierung ist, Haushaltsdarstellung, Reisekosten, LPT, habe ich gedacht, ich ziehe das da mal rein unter Sonstiges, weil das ja in zwei oder in einer Woche Laufzeit jetzt noch bis zur nächsten Sprechstunde eventuell zu spät sein könnte. Insofern gehe ich jetzt mal auf Punkt 1 ein. Wir sind bereits mit der Bundesverwaltung in Kontakt, um für Akkreditierung von KMVs neue Lösungen zu finden. Ja, da gibt es Neues. Zum Beispiel hatte ich vor 2 Tagen die Anfrage aus dem Kreisverband Münster. Die hatten gestern eine KMV und brauchten die Mitgliederdaten für die Akkreditierung. Daraufhin habe ich die Bundesverwaltung angeschrieben und auch den Jörg Franke aus der Landesverwaltung. Und das hat relativ unkompliziert funktioniert. Also es hat sehr schnell geklappt, dass sie die Daten bekommen haben und akkreditieren konnten. Allerdings war das jetzt halt nichts strukturell irgendwie so Festgelegtes, sondern eben der Not geschuldet. Aber wir werden auf dem Landesparteitag mit Leuten aus der Bundesverwaltung darüber Gespräche führen. Ich denke mal, der neue Gensek und auch Marc und auch Daniel sind da auch dran interessiert, dass wir das jetzt schnell hinbekommen, damit wir da nicht so viel Overhead haben und jedes Mal irgendwie überlegen müssen, wen wir dazu jetzt fragen. Gibt es da Kommentare noch von meinen Kollegen zu? Nope. Nö, ich hatte da ja vorhin auch schon was zu gesagt. Gut, alles klar. Ich sag mal so, sobald wir da einen festen Stand haben, informieren wir euch natürlich alle darüber, insbesondere halt die KVs und die VKVs. So, Punkt 2. Vor 2 Wochen wurde beschlossen, sich an der Haushaltsdarstellung online zu beteiligen. Bei anderen LVs und KVs ging das in den letzten Tagen sehr schnell. Woran hängt es, dass seit 2 Wochen der LV NRW auf finanzen.piratenportal.de nicht sichtbar ist? Das gebe ich jetzt mal weiter an Stahlrabe oder Bernd. Da bin ich mir nicht so ganz, also da weiß ich nicht so genau, habt ihr da schon irgendwas unternommen oder ist das ausgefallen aufgrund der EPT-Vorbereitung? Also gemacht. Der LV NRW wird da auch sichtbar sein und sichtbar werden. Ich bin direkt im Anschluss nach dieser Vorstandssitzung mit dem Lothar in einem privaten Mumble, um da die letzten Formalitäten abzuklären. Und dann werden wir das Ding so schnell wie möglich online schießen. Gut, du bist dran. Kommt, ein bisschen Geduld, weil alles war ein bisschen viel die letzten 2 Wochen. Denke, ihr könnt es nachvollziehen. Drittens, habt ihr euch wie angekündigt um den Rhein-Sieg-Kosten zum LPT-Werden-Erstatten des Rhein-Sieg-Kreis gekümmert? Also ist dem Rhein-Sieg-Kreis klar, dass der Beschluss nicht geht. Bernd, hast du da Kontakt mit denen aufgenommen? Also ich weiß von Martin Zierot, dass er da der Meinung war, dass das wohl ein anders gelagerter Fall ist, habe aber dann darauf persönlich nicht mehr reagiert, weil ich davon ausgehe, dass das auch nicht meine Baustelle ist. Ja, hast du recht, konnte ich aber aufgrund der Ereignisse der letzten Tage hat mir ein bisschen die Zeit gefehlt. Ich kümmere mich aber morgen noch drum, also vor dem LPT. Ich weiß, dass es ein bisschen spät ist. Ich weiß, dass ich da hänge. Bitte darum Verständnis. Auch das wird morgen geklärt. Okay. Ist der Martin hier? Nee. Ist sonst jemand aus dem Rhein-Sieg-Kreis da? Der Wolf vielleicht? Nee, kann ich nicht sehen. Versuch die doch bitte zu erreichen, am besten telefonisch. Ich kann dir gerne die Nummern geben. Ja, ich habe Wolf, seine Nummer habe ich, das ist kein Problem. Okay. Stand bei den Handyverträgen. Daniel? Da habe ich gerade noch die Frage gelesen auf der NRW-ML, ob die auf günstige Verträge umgestellt wurden. Nö. Die sind schlichtweg gekündigt. Ich habe die ersten beiden Karten gekündigt. Die nächsten beiden Karten laufen erst im September. Die nächsten 4 Karten laufen erst im September aus. Und dann werden wir mal sehen, was überhaupt benötigt wird und werden dann kurzfristig, Prepaid-Karten kaufen. Aber die beiden Verträge, die ich gekündigt habe, haben eine Kündigungsbestätigung und ich habe es auch geschafft, die Vodafone Hotline zum Schweigen zu bringen, die uns neue Verträge verkaufen wollten. Okay. Gut, dann sind, soweit ich das jetzt hier sehen kann, ups, jetzt bin ich aus dem Pad rausgeflogen, Momentchen kurz, dann kommt da, soweit ich weiß, drunter nur noch ein Ö-Teil, oder aber jemand von meinen Kollegen hat noch was, oder jemand hat noch eine Frage. Ich möchte natürlich gerne euch noch den Raum geben, hier Fragen zu stellen, weil das natürlich diverse Probleme gab die letzten Wochen, auch was Datenschutz betraf. Ihr könnt euch aber darin versichert sein, dass wir da auch alle Anfragen beantworten. Es gab auch Mails an uns zur Frage, wie mit unseren Daten umgegangen wird oder sonst was. Dazu hatte ich ja schon was auf die NRW-Info-Mailingliste geschrieben. Es gab auch eine Anzeige von uns gegen Unbekannt. Die hat Bernd freundlicherweise formuliert und auch eingereicht. Wenn da noch Redebedarf ist, gerne jetzt. Sonst würden wir uns in den NÖ-Teil verabschieden. Ich habe dann zwei, drei Punkte, die ich gerne sprechen würde, was Mitglieder betrifft. Okay, ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für eure Geduld und sag euch allen schönen Abend. Ich hoffe, wir sehen uns alle auf dem Landesparteitag. Am Samstagmorgen, 9 Uhr, ist Akkreditierung. 10 Uhr geht's los. Ich freue mich auf zwei sehr anregende und lustige und tolle Tage. Es wird mit Sicherheit sehr spannend. Wir haben einige Punkte auf der TO, die großen, großen Diskussionsbedarf bringen, was man auf der NRW-Mailing bisher ja schon sehen konnte. Ich habe mich da jetzt erstmal nicht geäußert. Ich bin mal gespannt, wie da die Redebeiträge sind. Ich bin auch sehr gespannt auf neue Kollegen. Ich persönlich habe ja auch einen Vorschlag gemacht, von dem ich eigentlich gar nicht wusste, dass der das jetzt so erwähnt. Aber auch die anderen Kandidaten haben durchaus einiges auf dem Kasten. Also ich bin froh, dass wir da noch Leute gefunden haben. Und wenn ihr noch darüber nachdenkt, zu kandidieren, dann schreibt euch auch einfach drauf. Auch die Kandidatur selbst ist eine tolle Erfahrung. Kann ich nur empfehlen. Gut, schönen Abend noch. Dankeschön und ich schließe die Sitzung dann irgendwann im Endteil. Tschüss, tschüss. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.